Ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung hier in der ACC-Galerie. Bodo Mozek ist heute zu Gast und wird unter anderem über die Gammler heute einen Vortrag halten. Und das ist der Eröffnungsvortrag von der siebten Runde der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution. Kunst, Spektakel und Revolution ist eine Veranstaltungsreihe, die es seit 2009 gibt, in Zusammenarbeit vom Bildungskollektiv und der ACC-Galerie und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Und Kunst, Spektakel und Revolution ist ein Format, was sich auseinandersetzt mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, wo es insbesondere darum geht, einen Blick in die Kunstgeschichte zu werfen und da zu schauen, inwiefern es in dieser Geschichte Berührungspunkte gegeben hat zwischen revolutionären Bestrebungen und künstlerischen Strömungen. Es gibt immer verschiedene Themenblöcke und seit einigen Jahren gibt es hier immer wieder wie so in so einer Art von Ringvorlesung halt so Zyklen von bestimmten Themen, die wir bearbeiten. In diesem Jahr ist die Überschrift für Kunst, Spektakel und Revolution die Welt verändern, das Leben ändern. Und es ist eine Reihe, die sich insbesondere auseinandersetzt mit einigen Aspekten der Revolte von 1968. Ich denke, dass es nahe liegt, sich in diesem Format mit 1968 auseinanderzusetzen, nicht nur, weil das 50. Jubiläum von 1968 jetzt ansteht, sondern auch, weil es einige thematische Schnittpunkte gibt, die genau dieses Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik betreffen. Diese Überschrift, die Welt verändern, das Leben verändern, geht zurück auf einen Ausspruch von André Breton, den Kopf der Pariser Surrealistengruppe, der einmal gesagt hat, die Welt verändern, hat Marx gesagt, das Leben ändern, hat Rimbaud gesagt, diese beiden Losungen sind für uns das Einzige. Also das quasi als einen programmatischen Entwurf für das, was die Surrealisten sich damals vorgenommen haben in der Zwischenkriegszeit. Also auf der einen Seite der Bezug auf Marx und die Kapitalismuskritik und diesen umfassenden Anspruch einer Gesellschaftskritik auf der Höhe der Zeit, auf der anderen Seite der Bezugspunkt auf Arthur Rimbaud und was sich für eine Leidenschaft und auch Unbedingtheit in den Werken, also in den Gedichten, in der Prosa und auch in dem Lebensweg von Arthur Rimbaud ausgedrückt hat. Jetzt ist es ein Ausspruch von André Breton aus der Zwischenkriegszeit, wo die historischen Kunstavantgarden auf die Bühne getreten sind, mit genauso einem Anspruch von der Kunst aus, die Gesellschaft zu verändern, die Gesellschaft umzuwälzen. Jetzt führt uns das zu 1968, weil genau diese surrealistischen Parolen eigentlich 1968 in Frankreich wieder auf den Wänden erschienen sind und es auf einmal so eine Wiederentdeckung gab, auch dieser Geschichte von Kunstavantgarde. Die Studentenproteste und die anderen Proteste, die es auch gab, haben sich unter anderem auf die Surrealisten bezogen. Es gab in Frankreich eine Gruppierung, die Situationistische Internationale, die sich nochmal vorgenommen hatte, über die Surrealisten hinauszugehen, nochmal ein radikaleres Programm zu formulieren. Und diese Dinge sind auf einmal wieder im Gespräch. Wenn man sich im Jahr 2018 mit 1968 auseinandersetzt, dann steht das natürlich im Kontext dieses Jubiläums und ich denke, damit ist auch eine Gefahr verbunden. Gerade wenn man 1968als eine Jugendrevolte erzählt, als einen Generationskonflikt, dann besteht da die Gefahr, denke ich, drin und das wird auch in den Feuilletons passieren, dass es so eine Art personalisierenden, individualisierenden, historisierenden Rückblick gibt, wo man das Ganze abtut als eben ein Jugendkonflikt, als ein Generationskonflikt. Und das sich so integrieren lässt in eine gewisse Erfolgsgeschichte, wo man sagt, das hat Deutschland vorangebracht. Mit 1968 ist eine Modernisierungsbewegung verbunden und heute leben wir alle frei und glücklich, weil die 1968er uns das erkämpft haben. Was, denke ich, eine Erzählung ist, der man misstrauen muss, insbesondere dann, wenn man Interesse daran hat, über dieses Thema zu sprechen, aber dabei in der Gegenwart anzukommen und seinen Blick zu schärfen für die Gegenwart und sozusagen Gesellschaftskritik nicht als was abzutun, was vor 50 Jahren vielleicht mal aktuell war und wo so ein paar studentische Wirrköpfe sozusagen sich mal ein bisschen haben gehen lassen. Das wäre zumindest der Anspruch von dieser Reihe Kunst, Spektakel und Revolution über 1968 zu sprechen mit einem aktualisierenden Anspruch vielleicht oder sozusagen mit dem Interesse durch die historische Betrachtung auch einen Blick für die Gegenwart zu bekommen. Wenn man jetzt in das Programm guckt von dieser Veranstaltungsreihe, es sind insgesamt 7 oder 8 Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden werden, dann taucht trotzdem die Jugendrevolte sehr häufig auf in den Titeln von den Vorträgen, die hier anstehen. Und ich denke, dass sich das trotzdem auf eine gewisse Art und Weise rechtfertigt, weil um 1968 herum, um die Jugend herum ganz viele Konflikte entstanden sind, die aber eigentlich nicht nur die Jugend betroffen haben, sondern für Konflikte standen, die aus der ganzen gesellschaftlichen Lage resultieren, was unter anderem damit zu tun hat, dass mit der Etablierung des Wohlfahrtsstaats nach dem Zweiten Weltkrieg sich die Ausbildungswege verlängert haben und auf einmal sich sowas wie Jugend, was vorher eigentlich ein Zeitabschnitt gewesen ist, der Bürgerlichkeit vorenthalten geblieben ist, dass sich das auf einmal verallgemeinert und der Abschnitt der Jugend auf einmal ganz wichtig wird und gleichzeitig trotzdem damit Konflikte verbunden sind. Also es gibt ein ganzes Konsumfeld, was sich auf die Jugend richtet und die Jugend umwirbt gewissermaßen. Und trotzdem ist für ganz viele Jugendliche die einzige Perspektive, die ihnen gegeben ist, ein lebenslanges Dasein in der Maloche, in autoritären Familienstrukturen, auch in autoritären Verhältnissen an der Universität und in den Betrieben. Und es haben viele Jugendliche angefangen, sich genau dieser Lebensperspektive zu verweigern. Und aufgrund dieses Konfliktes kam es dann überhaupt dazu, dass ganz viele gesellschaftliche Aspekte verhandelt wurden. Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit, die Geschlechterrollen, auch das Problem der Öffentlichkeit und wie steht die Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung. Das sind Sachen, die alle verhandelt worden sind. Das Ganze hat natürlich auch immer eine Dimension von Klassenauseinandersetzungen. Und das sind Aspekte, die wir hier interessant finden. Und wir haben Bodo Mrozek eingeladen, weil er sich genau eigentlich auch aus einer interdisziplinären historischen Perspektive immer wieder mit solchen Jugendkonflikten eigentlich auseinandersetzt und das eingebettet in einen pophistorischen Zugang, wo ich denke, dass genau diese Sachen, die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe, immer wieder zusammenkommen. Ich bin auf Bodo Mrozek aufmerksam geworden durch eine Veranstaltungsreihe in Hamburg, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo es eine Veranstaltungsreihe gab zur kritischen Asozialität, wo das Phänomen der Asozialität quasi besprochen wurde und wo insbesondere eben auch ein Blick drauf geworfen wurde, was für Diskriminierungsformen sind damit verbunden, wenn eben von den Asozialen die Rede ist. Und da hatte Bodo Mrozek schon gesprochen, auch über die Gamla-Bewegung. Und ich arbeite bei Radio Korax in Halle. Wir haben diese Veranstaltungsreihe dort so ein bisschen begleitet und wir hatten auch ein Interview mit ihm geführt. Und das fand ich interessant und habe dann wieder dran gedacht, als ich sozusagen bei der Organisation dieser Veranstaltungsreihe gewesen bin und dachte, das wäre auf jeden Fall sozusagen eine gute Möglichkeit für so einen Auftakt, weil die Konflikte, die du besprichst, sozusagen sich gewissermaßen vor 1968 abspielen, was so ein guter Aufschlag ist, sich anzugucken, wie bahnen sich eigentlich diese ganzen Konflikte an und an welchen Figuren machen sich diese Konflikte fest. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hierher gekommen bist. Vielleicht einfach nur kurz ein paar Worte. Bodo Mrozek arbeitet in Potsdam am Zentrum für zeithistorische Forschung, hält auch Vorlesungen in Berlin, unter anderem zur Geschichte der populären Musik, arbeitet immer wieder zu Deliquenz und Normalisierung. Normalisierung ist auch ein Schlagwort, was heute, denke ich, eine große Rolle spielen wird. Genau. Deswegen freue ich mich auf den Vortrag und auf die gemeinsame Diskussion und übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank für diese. Vielen Dank für diese tolle Einführung, Lukas, auch für die Einladung hierher. So verschlungen sind die Wege, Radio Korax und Hamburg und so weiter. Ich komme heute aus Berlin über Leipzig mit Regionalzügen, auch sehr verschlungen. Das Allerverschlungenste war es dann allerdings, hier jetzt die letzten Meter durch die Galerie zu finden, durch diesen Irrgarten. Es ist mir eben nochmal geglückt. Meine eigene Vorbemerkung kann ich eigentlich streichen, weil du alles schon ganz wunderbar so gesagt hast. Ich hatte eine umfangreiche Entschuldigung vorbereitet, warum ich mich jetzt hier nicht konkret dem Jahr 1968 widmen werde in unserem Jubiläumsjahr, sondern in dieser Keynote hier zu der ja längeren Reihe, wo es dann sicherlich noch mal ganz konkret auch um die Studentenbewegung gehen wird, eher so eine Art Vorgeschichte erzähle. Ich arbeite normalerweise transnational. Hätte ich gewusst, dass die Franzosen Rambaud und andere hier so Stichwortgeber sind, dann hätte ich sie nicht rausgeworfen aus diesem Vortrag hier heute. Ich konzentriere es einfach der Übersichtlichkeit halber, weil wir ein bisschen durch die 50er und die 60er Jahre gehen wollen, hier stark auf beide deutsche Staaten. Ich glaube, ich habe ganz am Ende aber doch so ein kleines Reinhören sogar nach Frankreich noch mit drin. Also diese etwas breitere Verständnis auch von 68, was ich selber auch propagiere durchaus, knüpft auch an neuere Forschungen an. In diesem Jubiläumsjahr haben wir ja viele Neuerscheinungen und da sind ganz interessante Bücher dabei. Christina von Hodenberg etwa hat gerade im Beck Verlag ein Buch zu 68 herausgebracht, wo sie mal so untersucht hat anhand von empirischen Daten, die ihr in die Hände gefallen sind aus der gerontologischen Altersforschung. Einfach nur deswegen, weil da gewaltige Interviewmengen vorhanden sind und hat da geguckt, was spiegelt 1968 aus und zu ihrer Überraschung festgestellt, viele Dinge, die wir heute selbstverständlich voraussetzen, etwa der Generationskonflikt lässt sich gar nicht nachweisen. Die alten Leute interessieren sich für ihre Kinder und die Kinder leihen sich Geld für ein Haus oder eine Wohnung, also alles eigentlich in bester Ordnung. Und ein anderer Titel von Martin Steilmann bei uns entstanden am Zentrum für zeithistorische Forschung spricht sogar von die Erfindung von 1968. Der hat sich angesehen, wie in den Konjunkturen der Jubiläen, also alle 10 Jahre, dann auch stark in der fernsehmedialen Berichterstattung immer neue Themen auf einmal hinein projiziert werden in 68. Also der ganz krasse Bruch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, der sich in diesen empirischen Daten aus der Zeit teilweise auch gar nicht so richtig finden lässt. Und es gibt eben auch Leute wie Detlef Siegfried, der auch jetzt ein Buch bei Reklam gerade veröffentlicht hat, ein bisschen seine Zusammenfassung auch zu der Sound der Revolte, der sich also auch breiter popkulturell damit beschäftigt hat und auch betont, dass 68 jetzt nicht ad hoc plötzlich losging, sondern eben auch eine Vorgeschichte in Jugendkulturen und Konflikten davor schon hat. Da will auch ich heute ansetzen, genauer eben sogar schon in den 50ern und ich werde aber auch gelegentlich mal in der nächsten knappen Stunde vielleicht auch in vorangegangene Jahrhunderte zurückgreifen. Ich muss vorausschicken, dass ich leider nicht auf Weimar eingehen werde, was ganz offenkundig ein Fehler ist. Wurde mir klar, als ich dieses schöne Fotomotiv, was hier auf dem Plakat oder im Internet herum geisterte, schon gesehen habe, mit einem Platz, auf dem also auch wohl gegammelt wurde, aber das können wir dann vielleicht ja gemeinsam auch in der Diskussion noch nachtragen. Apropos Gammeln, hier der bequemste Platz hier in der ersten Reihe ist noch frei. Ich sage das nur so, ich kann da hinten nicht sehen, wer da stehen muss vielleicht. Gut. Schon Jahre bevor im Zuge der Schüler- und Studentenbewegung politisch fundierte Gegenkulturen in erklärter Gegnerschaft zu Vietnamkrieg und kapitalistischer Wirtschaftsordnung entstanden, die eben schließlich unter der Chiffre 68 kanonisiert wurden, waren Diskussionen um den Modestil, den Kulturkonsum und das von Jugendlichen im öffentlichen Raum, das Verhalten von Jugendlichen im öffentlichen Raum entbrannt, die sich nicht dezidiert politisch gaben. Mit ihrem Stil drückten diese Jugendlichen jedoch eine Ablehnung sowohl hegemonialer Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen aus und schienen auch, so sah es zumindest aus, den klassischen Lebensentwürfen der Mittelschicht eine Absage zu erteilen. Eins habe ich noch vergessen, was ich hier erzählen werde, geht zurück auf eben eigene, auch viel Archivrecherchen, die in einem Buch, nämlich in diesem hier im Herbst im Suhrkamp Verlag dann erscheinen werden. Konkret setze ich ein im Sommer 1954. Da donnerten etwa 20 männliche Jugendliche aus dem Westberliner Außenbezirk Lichtenrade auf schweren Motorrädern über die Havelchaussee zu einer Gaststätte und trieben dort allerlei groben Unfug. Nacktbaden, Beamtenbeleidigung, Zechprellerei, Erpressung eines Gastwirtes, Verunreinigung öffentlicher Freigewässer, namentlich die Versenkung eines Blumenkastens darin, unbefugte Inbetriebnahme eines PKW, Sachbeschädigung und dergleichen mehr. Diese Verhaltensauffälligkeiten, so mutmaßte eine flugs gebildete sozialwissenschaftliche Taskforce unter der Federführung von Luc Bondy, waren von dem Film The Wild One mit Marlon Brando inspiriert. Auch in Deutschland, hieß der Film Der Wilde, auch in Deutschland eigneten sich Jugendliche ein an amerikanischen Vorbildern orientiertes Outfit an und eiferten den Idolen aus dem Kino bis in Details der Körperhaltung, des Gesichtsausdrucks und der Kleidung nach. Also wir haben hier links Original, rechts Fälschung. Auch in Deutschland kam es zu Krawallen, insbesondere nach Kinovorführungen von Rock'n'Roll-Filmen und Konzerten amerikanischer Musiker wie Bill Haley. Seit dem Sommer 1955 zog sich eine Welle sogenannter halbstarken Krawalle durch die gesamte Bundesrepublik. Das ist hier ein Bild aus dem Berliner Sportpalast beim Bill Haley-Konzert. In den Jahren 56, 57 ist gar von mehreren Großkrawallen die Rede. Hier kam es zu einer teils dramatischen Berichterstattung, die dem Phänomen der Halbstarken eine bis dato ungekannte Aufmerksamkeit verschaffte. Diese Karikatur, also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier lesen kann, ist ja so ein bisschen unscharf, also ausgeprägte Stimmbänder, Lieblingsbuch ist irgendwie ein Cowboy-Roman, überschüssige Kraft in den Bizeps und so weiter. Diese Karikatur ist ein relativ harmloses Beispiel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung etwa hielt die randalierenden Jugendlichen damals für, Zitat, schlimmer als die Atombombe. In Deutschland wurde mit der Reanimierung des älteren Terminus halbstark ein Begriff mit Geschichte aktualisiert. Der Hamburger Richter und Romanautor Hermann Popert hatte die Halbstarken schon 1905 als, Zitat, junge Kerle mit schmierigen Mützen über den fahlen Gesichtern beschrieben. Gerade Kleidung und Körperhaltung werden in diesen Zuschreibungen immer wieder bemüht, wie eine viel zitierte Passage aus der Streitschrift eines Hamburger Pastors aus dem Jahr 1922 illustriert, in der Verknüpfungen zwischen innerer und äußerer Haltung und damit zwischen Körper und Charakter vorlebten, wie sie schon die wissenschaftliche Charakterologie des 19. Jahrhunderts konstruiert hatte. Zitat, dort sitzen sie, also die Halbstarken, in Haufen, die schmutzigen Karten oder die verschmierten Würfelbecher in der Hand, oder sie stehen umher an den Straßenecken und in den Hausfluren, die Sportmütze auf dem Kopf, die Zigarette im Mundwinkel, die Hände in den Hosentaschen vergraben, um den Hals hat man ein Tuch zum Revolverknoten verschlungen, der Kragen und Krawatte vertritt. Ist irgendwo etwas los, ein Krawall oder Auflauf, dann sind sie da. In der Tasche haben sie Steine, gelegentlich auch ein Schießwerkzeug. Mit den Fingern bringen sie die gellenden, durch Mark und Bein gehenden Pfiffe hervor. Vom Hinterhalt aus wird Revolution gemacht. Mit Geschrei und Gejohle. Wendet man sich energisch gegen sie, so verschwinden sie wie die Ratten in ihren Löchern, denn dieses Volk ist feige. Diese Typologisierungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedienten sich literarisch ausgeformter Motive, die in der noch älteren Gattung der Eckensteherliteratur des frühen 19. Jahrhunderts wurzelten. Also das ist hier so ein Bild einer Berliner Figur aus der populären Kultur, Eckensteher nannte vermutlich. Also so jemand, der da irgendwie an der Straßenecke herumsteht und auch mal jemand, der vorbeigeht, ein Bein stellt. Ansonsten aber mit so einer Art Alltagsweisheit auch das Zeitgeschehen durchaus pfiffig kommentiert, aber ein bisschen frech. Ist auch kein rein deutsches Phänomen. Hier ist mal jetzt ein Bild aus New York von den sogenannten Bowery Boys des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen schärfer drehen könnten. Mein Eindruck ist, es ist unscharf, mag aber auch daran liegen, dass ich meine Brille abgenommen habe. Im Jugenddiskurs der 1950er Jahre verhandelten Politiker, Polizeiwissenschaftler und Pädagogen solche älteren literarischen Motive vielfach mit. Diese Aushandlungen unterlagen einer komplexen Wechselwirkung, der Fiktionalisierung des Sozialen ebenso wie der Verpolizeilichung von Literatur. Durch Literatur, Film und Musik vermittelte Motive prägten Tätertypologien und dienten zur Begründung behördlicher Disziplinierungsmaßnahmen. Also was damit gemeint ist, ist, dass eben im Grunde genommen ein in der schönen Literatur als eine lustige Figur entwickeltes Typologie des Eckenstehers oder so dann eben ganz bestimmte Paragraphen oder Jugendmaßnahmen nach sich zieht. Auffällig an den sogenannten halbstarken Krawallen war, dass sie spontan und ungeplant entstanden und ebenso unorganisiert verliefen. In seiner Studie von 1959 unterschied der Kriminologe Günther Kaiser Zufalls-, Gelegenheits- und Affektdelikte. Ihnen allen ist gemein, dass die Gewalt kein bestimmtes Ziel hatte und sich scheinbar wahllos gegen Passanten, Polizeibeamte oder andere Jugendliche, meist aber gegen Sachen richtete. Oftmals sprachen die Beteiligten hinterher selbst vom Übermut, der sie gepackt habe. Bei näherer Betrachtung dieser Vorfälle, auch in den Polizeiakten, die sich in diverse Archiven niedergelegt haben, ergibt sich, dass die von Zeitungen als Großkrawalle geschilderten Ereignisse tatsächlich eher Massenaufläufe als organisierte Riots waren. Bei tatsächlichen Gewaltausbrüchen ist dagegen die Abgrenzung gegenüber gewöhnlichen Wirtshausschlägereien meist nicht eindeutig nachvollziehbar. Etliche Schlägereien lassen sich zudem auf die Taten Außenstehender zurückführen, die sich durch das ungebührliche Benehmen, Körperhaltungen wie das Herumlümmeln oder die als obszön verabscheuten Tanzschritte von Rock'n'Roll-Tänzern provoziert fühlten und die Jugendlichen entweder mit scharfen, teils beleidigenden Worten zurechtwiesen oder sogar tätlich angriffen. Also ein Beispiel dafür ist aus Hannover berichtet, wo auf einem Platz Jugendliche zu den auch ganz neu überhaupt erst erhältlichen Kofferradios, also Transistorradios, sogenannten Kofferheulen, tanzen und stehen im Kreis herum. Mein Vater entdeckt seine Tochter in diesem Kreis und verteilt wütend ein paar Boxhiebe gegen die Tänzer und zieht seine Tochter da am Ohr oder an den Haaren nach Hause und die Polizei greift sofort ein, aber gegen die Jugendlichen und nicht gegen den Boxer. Ja. Der Sozialwissenschaftler Bondi und der Kriminologe Kaiser waren nicht die einzigen Experten, die sich dem neuen Phänomen widmeten. Etliche Konferenzen und Publikationen widmeten sich dem Phänomen herumlungernder Jugendlicher, die an Straßenecken standen oder einen exzessiven Kulturkonsum an den Tag legten. So war in zahlreichen Schriften von einer Kinosucht die Rede, der Jugendliche verfallen gewesen seien, wenn sie vier Abende und mehr pro Woche die Lichtspielhäuser aufsuchten. Also Dinge, wo man heute irgendwie froh wäre, da nennt man es Cineasmus. Die Behörden entschlossen sich zum Handeln, zunächst auf kommunaler Ebene. Beim Berliner Senator für Inneres etwa gründeten Vertreter der Senatsverwaltungen, Jugend und Sport, Justiz, Volksbildung, Staatsanwaltschaft und der Polizeipräsident eine Kommission zur Bekämpfung des Rowdytums. Konkret konzentrierten sich die Ermittler auf zwei Schwerpunkte jugendlicher Delinquenz. Verstärkter Überwachung wurde einerseits die Straße unterzogen, andererseits jene Schankwirtschaften, die als Treffpunkte, Zitat, jugendlicher, heranwachsender Rowdies oder asozialer Elemente einschlägig bekannt waren. Allein in der Zeit vom 14. Mai bis zum 28. August 1959 wurde eine Gaststätte zum Ziel von 24 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Diebstahl, Raub, unbefugtem Waffenbesitz, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Die West-Berliner Kommission meldete alsbald 800 Anzeigen, 1300 gebührenpflichtige Verwarnungen und die Sicherstellung von 410 Fahrzeugen. Das war der andere Schwerpunkt. Es ging also auch um sogenannte Lärmmaschinen, eben die auch eigentlich erst neu in Kraft getretene Klasse der Mopeds und der Kleinkrafträder, die vor allem von Jugendlichen gekauft wurden. Und auch in anderen bundesrepublikanischen Städten nahm man den Kampf gegen die knatternden Motoren auf, in Hessen etwa gegen das Offenbacher Motorradrudel. 1956 hatte die Debatte um das sogenannte Halbstarkenproblem dann auch den Bundestag erreicht. Die erste Welle von Unruhen hatte breite Aufmerksamkeit erregt und führte zu Strafverschärfungen auf kommunaler Ebene. Also in Bonn ist etwa ein Paragraph in Kraft getreten, der als der sogenannte Halbstarkenparagraph berüchtigt wurde, demzufolge es verboten war, mit einem Kraftfahrzeug zum puren Spaß, um den Häuserblock zu fahren und nicht zur Erreichung eines Verkehrsziels. Und ich habe mir im Zuge meiner Arbeit auch mal den Spaß gemacht, da mal anzurufen in Bayern, wann denn dieser Paragraph wieder abgeschafft worden sei. Man hat dann sehr lange gesucht, bis man ihn überhaupt gefunden hat und festgestellt, ist gar nicht abgeschafft. Der ist eigentlich bis heute in Kraft, es weiß nur keiner mehr. In Bonn erging eine kleine Anfrage der FDP mit dem Ziel einer weiteren Strafverschärfung für jugendliche Täter. Der Bundesjustizminister erteilte jedoch eine Absage. Zitat, im Gegensatz zu der Auffassung, die in zahlreichen Presseberichten der letzten Jahre zum Ausdruck kommt, muss festgestellt werden, dass die Jugendlichen gerade an diesen schwersten Verbrechen in wesentlichem geringerem Umfang beteiligt sind als erwachsene Täter, die mit der ganzen Härte des Gesetzes getroffen werden können. Und da gab es dann so etliche Statistiken, die eigentlich aufgezeigt haben, dass auch unter den Verkehrsunfällen und so weiter Jugendliche eher unterrepräsentiert waren. Das sogenannte Halbstarkenproblem hatte damit aber den Zenit seiner Aufmerksamkeit erreicht und beschäftigte das bundesdeutsche Parlament. Im Staatssozialismus hingegen bot sich zunächst ein etwas anderes Bild. Auch in der DDR war es schon in der ersten Hälfte der 50er Jahre zu Stereotypisierungen Jugendlicher gekommen. Eine frühe öffentliche Skandalisierung sogenannter Texas Boys hatte ihren politischen Anlass in der Erhebung vom 17. Juni 1953. Die ostdeutsche Presse gab westlich orientierten Jugendlichen die Schuld am Arbeiteraufstand. Demnach habe es sich beim Gros der Protestierenden nicht um Arbeiter der DDR gehandelt, die mit Streiks und Demonstrationen gegen Normerhöhungen protestierten, sondern um, Zitat, ferngesteuerte Provokateure der Westalliierten. Unter der Bildüberschrift »So sieht die faschistische Brut der Adenauer, Ollenhauer, Kaiser und Reuter aus«, veröffentlichte die Zeitung der SED, Neues Deutschland, das Foto eines Minderjährigen in einem T-Shirt mit Cowboy-Motiv, der als Texas Boy tituliert wurde. Diese Darstellung stand nicht nur in der Tradition jener Visiotypisierung des 19. Jahrhunderts, in der Fotografien von wahnsinnigen Verbrechern und systematisierten Körpertypen ex negativo Normalität erschufen, also ja, dieser Prozess der Normalisierung, den Lukas vorhin schon angesprochen hat. Sie erinnerten auch frappierend an die jüngere nationalsozialistische Propaganda. Also man muss sagen, sieht ja auch nicht so direkt aus, als hätte er sich diese Krawatte hier freiwillig umgehängt. Tatsächlich wurde der aus dem rassistischen Vokabular der Nationalsozialisten bekannte Begriff der Entartung auch in der frühen DDR, allerdings auch im Westen, gegen nicht konforme Jugendmoden in Stellung gebracht, zugleich aber mit einem pauschalen Vorwurf der NS-Betätigung kombiniert. Die an westlicher Mode orientierten Jugendlichen wurden mit dem aus den 20er Jahren stammenden Begriff der Tango- oder Ambi-Jünglinge bezeichnet, aber auch immer wieder mit NS-Klischees gleichgesetzt, etwa im Bild der SS-Kommandöse, das auf junge Frauen gemünzt wurde. Solche Stigmatisierungen trafen einzelne Jugendliche als auch lose organisierte Gruppierungen bei einer Reihe von Massenkonflikten und alltäglichen Vorfällen. Also hier ist zum Beispiel auch, ich glaube, von 1954 aus der Berliner Illustrierten Zeitung, die Bildunterschrift sagt hier, wieso ist denn detten Pfingstochse Mutti? Der junge Mann trägt hier also ein amerikanisches Hawaii-Hemd und Kreppsohlenschuhe und auch die bei Jazzfans beliebten auffälligen gestreiften oder karierten Socken und so eine Zigarettenspitze in der Hand. Einzelfälle wurden auch hier in regelrechten Schauprozessen verhandelt. Und die Mediendebatte entbehrte nicht drastischer Kommentare. Doch die Kontroverse blieb weitgehend aus, da eine zentral gelenkte Choreografie die Skandalisierung steuerte. DDR-Medien suchten sogenannte Rädelsführer ausfindig zu machen, die dem schlechten Einfluss westlicher Kultur erlegen seien und diesen an Gleichaltrige weitergegeben hätte. So ließ sich das Problem personalisieren und mittels strafrechtlicher Einzelmaßnahmen gegen die vermeintlichen Hauptschuldigen auch kriminalisieren. Spätestens seit 1956 schien das Phänomen der halbstarken Krawalle jedoch auch in größerem Ausmaß die DDR zu erreichen. Die Historikerin Wiebke Janssen hat für die Zeit zwischen Herbst 1956 und Ende des Jahres 1960 22 Konflikte ermittelt, an denen jeweils mehr als 50, teils sogar etliche 100 Jugendliche beteiligt waren, die durch Störung der öffentlichen Ordnung auffielen und Polizeieinsätze zur Folge hatten. Anfangs wurde die Verantwortung für solche Zusammenrottungen nach gewohntem rhetorischen Muster Provokateuren aus dem Westen zugeschoben, da vor dem Mauerbau noch zahlreiche Verbindungen zwischen Ost und West bestanden, vor allem in den sogenannten Zonenrandgebieten und der geteilten Stadt Berlin herrschte ein reger Grenzverkehr. Diese Durchlässigkeit der Sektorengrenze und die Festnahme einzelner jugendlicher Motorradfahrer aus dem Westen wurde umso mehr zu einseitigen Schuldzuweisungen instrumentalisiert. Doch ließ sich die Existenz einer nonkonformen Jugendszene in der DDR immer schlechter verheimlichen. Bei einem Massenkrawall im Dezember 1956 mit bis zu 1000 Jugendlichen auf einem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Marx-Engels-Platz stammten von 36 Verdächtigen nur 16 aus West-Berlin. Ein Artikel über das sogenannte Halbstarken-Problem in der Neuen Zeit räumte schließlich ein, es hätten sich, Zitat, die Bürstenköpfe und Nietenhosen auch im demokratischen Sektor breit gemacht und seien zu, Zitat, unliebsamen Stammgästen von Automatenrestaurants und Rummelplätzen geworden. Das hier so ein Rock'n'Roll-Fanclub, der es ins Archiv der BSTU geschafft hat. In einem Vereinsheim, wo man westliche Poster an den Wänden sieht, ist auch ein Bravo-Starschnitt, den man so sammeln konnte, also aus der Jugendzeitschrift Bravo. Die Massenkrawalle beschränkten sich nicht auf die Hauptstadt der DDR. Im August 1957 kam es in Leipzig zum Versuch der Erstürmung einer Sonderwache der Polizei durch etwa 250 aufgebrachte Jugendliche, die versuchten, darin festgehaltene Altersgenossen zu befreien. Auslöser des Vorfalls waren Festnahmen auf dem Gelände der Leipziger Messe, wo sich eine Menschenmenge zusammengerottet hatte. Zuvor waren abweichende Körperbewegungen nach bekanntem Muster als Ausdruck westlicher Unkultur identifiziert worden. Am Karussell Mondrakete hatte eine Streife der Volkspolizei einen Jugendlichen, der Rock'n'Roll tanzte, vergeblich aufgefordert, Zitat, seine Gliederverrenkungen einzustellen und sodann einer Polizeiwache zugeführt. Ein anderer verhalf dem Tänzer zur Flucht und wurde deswegen von den Polizisten festgenommen, woraufhin es zu einer spontanen Erhebung kam. Ca. 250 Jugendliche begaben sich nach der VP-Sonderwache, der Volkspolizei-Sonderwache, und forderten die Freilassung. Sie randalierten, brachten ihre Antipathie gegen die Genossen der Volkspolizei durch Pfeifen, Pfui-Rufe und Schimpfworte zum Ausdruck. Gleichzeitig wurde die Sonderwache mit Steinen beworfen, wie ein Bericht resümiert. Ein herbeigerufenes Schnellkommando nahm weitere 19 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren fest. Bei Hausdurchsuchungen konnte jedoch kein belastendes Material aufgefunden werden und die Personenüberprüfung ergab, dass es sich überwiegend um Arbeiterkinder handelte, die sich untereinander gar nicht kannten, was der Theorie organisierter Banden und aufrührerischer Rädelsführer widersprach. Es handelte sich damit um einen typischen Folgekrawall, der aus Empörung gegen die rigiden Maßnahmen der Ordnungskräfte hervorging. Ja. Mit diesen sehr konkreten Beispielen, auch jetzt aus der Empirie, will ich den Einblick in die Jugendkonflikte der 50er Jahre etwas verlassen. Kommen wir auch in der Diskussion, aber gerne auch nochmal darauf eingehen und wende mich stattdessen den 60ern zu. Nach ein paar ruhigen Jahren zu Beginn des Jahrzehnts kam es hier auch schon relativ am Anfang der Zeit, die auch als Swinging 60s im Rückblick bekannt wurden oder die Historiker als das dynamische Jahrzehnt bezeichnet haben, zu einigen Problemkonstellationen, in denen abermals die Lebensstile und konkreten Raumpraktiken von Jugendlichen Konfliktstoff boten. Bekannt sind vielleicht die Schwabinger Krawalle, die im Sommer 1962 die bayerische Landeshauptstadt für mehrere Wochen in Atem hielten und bei denen sich hunderte Bürger und tausende Schaulustige beteiligten. Initialzündung waren spontane Konzerte von Straßenmusikern, die von Polizisten unter Anwendung von Gewalt beendet worden waren, was den Protest von Anwohnern erregt hatte. Also da kam es wirklich über Wochen hinweg zu massiven Auseinandersetzungen mit der Polizei, zu spontanen Sitzblockaden, eventuell sogar zum ersten Sit-in auf deutschem Boden, wenn man das schon so bezeichnen möchte, wo also Leute die Leopoldstraße zu Hunderten blockiert haben, dass Polizei da nicht mehr durchfahren konnte, aber auch zu exzessiver Gewaltausübung, auch gegen zahlreiche zufällig in der Stadt anwesende Ausländer, unter anderem auch, ich glaube, der amerikanische Vizekonsul wurde gleich an zwei Abenden in seinem Hauseingang mit Knüppeln von der Polizei traktiert, beim Versuch, mit seiner Ehefrau seine eigene Wohnung zu betreten. Und das waren dann doch relativ peinliche Vorgänge, die große Folgen, Analysen nach sich gezogen haben. Es hat sich auch eine der ersten Bürgerinitiativen gegründet, um diese Polizeigewalt aufzuarbeiten. Es gab umfangreiche Polizeireformen. Es wurde die Stelle eines Polizeipsychologen erstmals eingeführt. Man hat Polizisten dann auch versucht, weil sie auch auf diese Straßenkonzerte so rigide reagiert haben, dann in guter Musik oder in neuer Musik zu schulen, allerdings erstmal lieber mit Jazz, so vorsichtig. Und es hat also etliche Reformen nach sich gezogen. Manche Forderungen, die eigentlich bis heute bestehen, etwa die Kennzeichnung von Beamten, um da auch die Hemmschwelle zu erhöhen, vielleicht selber hinterher Ärger zu bekommen, wenn man allzu hart durchgreift, das ist seit damals gefordert, aber bis heute ja weitgehend nicht durchgesetzt. Ebenso bekannt ist vielleicht auf dem Gebiet der DDR die sogenannte Leipziger Beat-Demonstration, bei der hunderte Jugendliche gegen das Verbot einiger Gitarrenkapellen, wie man sie damals nannte, protestierten, vor allem der populären Band Butlers. Diese Demo, ein neben dem 17. Juni 1953 eigentlich beispielloses Massenaufbegehren gegen den Staat, wurde ebenfalls mit brutaler Polizeigewalt niedergeschlagen und hatte harte Strafen zur Folge, unter anderem Arbeitsbewährung im Tagebau, Schulverweise, Studienverbote und andere solcher probaten Maßnahmen. Hier sieht man dann schon, wie dann doch viele dieser Konflikte im öffentlichen Raum oder überhaupt mit Jugend sehr stark identisch sind mit kulturellen Themen, mit Musikverboten. Also man hat in der DDR ja auch relativ rigide versucht von Anfang an, schon 1958 mit einer Verordnung über die Aufführung von Musik, wonach also ein Großteil, großer Prozentsatz der Musik, die aufgeführt, eingeführt oder auch einfach nur abgespielt wird in öffentlichen Kontexten aus der DDR oder den sozialistischen Bruderländern stammen musste. Das war für die Kontrollbehörden nicht immer ganz einfach nachzuprüfen, vor allem bei Instrumentalmusik, weil es da einfach auch an Kenntnissen fehlten und die Moden ja sehr schnell gingen. Und in der Mitte der 60er Jahre eskalierten diese Konflikte, weil man von Leipzig ausgehend, aber auch in anderen Teilen der Republik, die Bands aufgefordert hatte, eine Einstufung vorzunehmen. Das war also so ein Mittel, um Musiker irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Die wurden bei dieser Einstufung also auf Herz und Nieren geprüft, aber auch auf musikalische Solidität. Die mussten dann also irgendwie einen Rhythmus halten und auch nachweisen, dass sie Notenkenntnisse haben, was sie ja ganz überwiegend gar nicht hatten, weil es nicht unbedingt notwendig ist, für Beatmusik jetzt Noten oder Partituren lesen zu können, sondern man kann ja akkordisch spielen. Und das waren dann Gründe, diese Bands irgendwie, wenn sie missliebig waren, dann auch aus dem Verkehr zu ziehen. Großes Problem war auch englische Benennungen. Die mussten sich dann also umbenennen. Teilweise wurden da Vorschläge gemacht und dann wurde, weiß ich nicht, aus den Beatles oder so, sowas gab es auch, dann irgendwie irgendwie irgendeine Combo, hab den Begriff jetzt nicht bereit. Also und das eskalierte also so um das Jahr 1965 herum. Zu dieser Zeit, und das steht dann auch in zumindest indirekten Zusammenhang mit diesen neuartigen Jugendszenen, die in den 60ern die sogenannten Halbstarken abgelöst hatten, machten dann also auch die schon in der Einführung erwähnten Gammler-Schlagzeilen. Nicht nur in der DDR, sondern auch in Frankreich waren überhaupt lange Haare Thema geworden, Titelthema, Frontpage News, hier auch in Newsweek, gibt auch ein Time Magazine Cover und schließlich dann auch hat der Spiegel, ich glaube 68, Gammler in Deutschland hier dann oder 67 zum Titelthema gemacht. Auch im liberalen Westen hatten sogenannte Gammler-Kulturkämpfe ausgelöst, wie eine Episode aus Frankfurt am Main exemplarisch illustriert. Schon 1965 hatte ein Zeitungsbericht in Frankfurt eine neue Jugendbewegung ausgemacht. Zitat: Sie sind über die großen Städte gekommen wie die Bienen, erst einzeln, dann in kleinen Grüppchen und schließlich in Scharen, die jungen Leute in den seltsamen Uniformen. Oder Uniformen waren dann eben oft so Militärkutten und irgendwie ausgebeulte Korthosen, auch sogenannte Jesuslatschen, die der Protagonist hier auf diesem Cover auch trägt. Zentren dieser Bewegung in Frankfurt seien die Hauptwache und der Marschallbrunnen in der Taunusanlage. Dort stünden täglich die aus den unterschiedlichen Konflikten der vergangenen Jahre bekannten Beatnik-Interpretationen, Beatle-Jünger, aber auch eine neue Gruppierung, auf die dieser Zeitungstext sein Augenmerk lenkte. Im Unterschied zu den, Zitat, sich gegenseitig anödenden Rockers und Mods, die mit ihrem provokatorischen Verhalten nichts zu bieten hätten, nehmen die Gammler neuerdings eine unbestrittene Führungsrolle unter den Jugendkulturen ein. Intern unterscheidet man Gammelprofis, die zumeist auf der Achse sind, die sich bewusst liederlich kleiden, Seife, Kamm und Schere ebenso verabscheuen wie jedes bürgerliche Handeln. Von ihnen abzugrenzen seien Amateure, die tagsüber brav eine gesellschaftliche Funktion erfüllen, die Vergaser von Autos einstellen, auf der Schulbank den Lehrsatz des Pythagoras büffeln oder in den Büros Zahlenkolonnen addieren. Nach Auskunft der Polizei verließen manche dieser Jugendlichen ihr Elternhaus in bürgerlicher Aufmachung, zogen sich bei Bekannten um und gingen dann im Gammlerornat zum Brunnen. Ein echter Gammler hingegen kampiere in Kellerlöchern oder halbfertigen Neubauten und bestreite sein Auskommen aus Bettelgroschen. Im Unterschied zum szeneintern belächelten bürgerlichen Gammler brächten es Profis zu regelrechtem Starruhm, ja zur Verehrung als Künstlertypen, etwa in der Straßenmalerei oder der Asphaltpoesie. In seinem Regiedebüt Herbst der Gammler porträtierte der junge Filmemacher Fleischmann Mitglieder der Szene. Und in diesen Film gucken wir jetzt mal kurz rein. Ja, soweit vielleicht erstmal. Ein Einblick in die Selbstbeschreibung finde ich schon bemerkenswert, dass so ja eigentlich pejorative Begriffe wie Gammler dann doch auch ganz selbstverständlich zur Selbstbeschreibung verwendet werden. Das ist auch schon vorher bei den Halbstarken so, dass am Anfang sieht man, dass sich Jugendliche ganz stark von diesem Begriff distanzieren, auch Leserbriefe schreiben an Zeitungen und sagen, wir sind keine Halbstarken, wir sind, weiß ich nicht, Rock'n'Roll-Fans oder irgendwas. Und mit der Zeit aber wird das dann auch angenommen und dann tauchen auch irgendwie Flugblätter auf, Halbstarken treffen da und da oder Leute pinseln sich das hinten auf die Jacke. Es gibt dann auch Lieder, die das thematisieren und so ist oftmals sind das so pejorative Begriffe eigentlich auch der Medien, in England etwa der Teddy Boy oder Teddy Girl, die dann mit der Zeit aber ihre Konnotation ändern. Bei Punk ist es ja so ähnlich, dass von vornherein eigentlich, Punk ist eigentlich ein Schimpfwort und wird aber gleich als in den 80ern dann oder in den späten 70ern dann als Begriff für die Bewegung genommen. Unter den Frankfurter Gammlern galt Peter Brause als gefeierter Poet. Er war 25 vielleicht mit schütterem blonden Haar, schmalem Bartkranz, ein Nihilist und Pazifist von erschreckend kalter Logik, die eine gewisse Kenntnis der Beatnik-Literatur verrät. Ich zitiere jetzt hier immer noch aus dem Zeitungsartikel. Seinen Jüngern auf der Straße verkaufte er für 5 Mark Gedanken auf Papier und gesellschaftskritische Prosagedichte. Ich zitiere. Aufgeschrieben bei Asphaltgekreisch, Pflasterinferno inmitten von kollektiver geistloser Gleichgültigkeit, keine Menschen um mich, allein Assoziationen, Homunkuli mit Wohlstandsgehirnen, Demark genormte Denkzellen, die Hände bewegen, Registrierkassen bedienen, Blinddarme herausschneiden, mit Düsenmotoren Lärm machen, Devotionalien am Fließband produzieren und Auflagen herstellen. Kuhlenkamp, Frankenfeld-Fans, 35, vergreist, gesellschaftliche Selfmade-Beatniks wider Willen, motorisch besessene Scheckbuchautoren lenken Straßenkreuzer und Staatsgeschicke. Uniformierte Erziehungsbeamte mit Brontosauriergehirnen, autodidaktische Befehlsgeber für Gummiknüppel und Gebührenpflichtswarnungsvordrucke, Pflichterfüller, die selbst in der Einsamkeit mit Wasserspülungsinterieur noch Nullen von sich geben. Seine Werke zeichnete der junge Dichter mit dem Signum Peter Brause in Klammern Gammler. Darin wurde der eigene Lebensentwurf literarisiert, der nicht nur praxeologisch und performativ, sondern lyrisch ausformuliert und als Gegennarrativ zur hegemonialen Nützlichkeits- und Leistungsideologie in Stellung gebracht wurde. Die transnationalen Einflüsse, die stilistisch von der Beat-Literatur inspiriert und semiotisch in der britischen Jugendkultur zu Hause waren, wurden bereits von den Zeitgenossen erkannt. Schon in den 50ern gaben die Stehkonvente der Blasen, Banden und Rudel Anlass zum Ärgernis, Zitat, weil der Anblick geballten Müßiggangs dem fleißigen Bundesbürger überhaupt ein Dorn im Auge ist, schrieb Harry Pross in der FAZ. Die bundesdeutschen Gammler provozierten nicht nur performativ durch Nichtarbeit, sie begründeten diese Lebenseinstellung auch argumentativ. Damit galten sie Beobachtern als Nachfahren jener kalifornischen Beatniks oder der Pariser Existenzialisten, als Adoptivkinder jener Beat-Elite, die das arbeitslosenreiche Liverpool gebar. So Harry Pross weiter. Auch ihr Lebensstil war international. Viele Gammler trampten durch Europa bis nach Afrika und sahen sich als Teil einer weltweiten Bewegung. Der Reporter der Frankfurter Rundschau, der selbst erklärte deutsche Gammler und Beatniks porträtierte, beschrieb junge Leute, die sich auf dem Globus auskennen. Zitat: Beatnik Horst hat auf einem Dampfer von Bristol nach Mexiko und Peru das Deck geschrubbt, sein Banjo in Dakar, Senegal und Israel gespielt und seinen Schlafsack in Teheran und Kabul ausgerollt. Little Joe aus Unna will nach Marokko oder Istanbul trampen, zunächst aber nach Hannover. Peter aus Berlin-Schöneberg hat die Adresse einer Taverne auf Ibiza, die einen Kellner brauchen kann, und Norbert will an der Adria überwintern.

Zitat, kameradschaftlichen Aussprache noch immer weigerte, einen Friseur aufzusuchen, griffen die Mitschüler zur Schere. Die Zeitung Neues Deutschland widmete dem Fall eine halbe Seite und das FDJ-Organ Junge Welt hob den Zwangsfrisierten auf den Titel. Einzig die DDR-Satirezeitschrift Eulenspiegel wagte zu widersprechen. In der DDR herrsche ein Klima, Zitat, in dem nicht nur die Haare wachsen, sondern auch der Verstand, zitierte das Magazin, das auch von dem französischen Sänger Johnny Hallyday kolportierte Bon Mot. Da über kurz oder lang jedoch mit einem gesunden Haarausfall zu rechnen sei, gab der Eulenspiegel die Devise aus, Kamm drüber. Es war also das Cover, was vorhin hier auch in so einer etwas schlechten Schwarz-Weiß-Kopie zu sehen war. Das Neue Deutschland wies diese allzu liberale Haltung gleichwohl in die Schranken und rechtfertigte abermals die Selbstjustiz der Mitschüler. Der Fall veranlasste schließlich den Bundesdeutschen Spiegel zu dem Fazit, es solle offenbar kein Pilzkopf in Ulbrichts Reich fortan ungeschoren davonkommen. Die DDR-Behörden versuchten zunehmend, die restriktive Frisurenordnung auch per Verwarnung und Geldstrafe durchzusetzen. Ein 18-Jähriger aus Berlin berichtete von einer Razzia durch Zivilpolizisten, die ihn und andere Jugendliche, Zitat, ziemlich unsanft auf einen LKW befördert und zur Volkspolizeiinspektion Prenzlauer Berg zum Verhör transportiert hätten. Dort habe man ihnen erklärt, dass aufgrund der Langhaarfrisuren ihre Identität nicht mehr zweifelsfrei festzustellen sei und die Jugendlichen vor die Wahl gestellt, entweder einen Friseur aufzusuchen oder für 50 Mark einen neuen Ausweis machen zu lassen. In einigen Polizeirevieren schritt man zur Tat und lud Langhaarige vor. Auf dem Revier wurde ihnen eröffnet, dass es, Zitat, sich für einen Jugendlichen unseres Staates gehöre, mit einem anständigen Haarschnitt aufzutreten. Zu diesem Zweck wurde der Jugendliche unter Anwendung körperlicher Gewalt auf einen Stuhl gesetzt, wobei mehrere Genossen notwendig waren, ihn auf diesem Stuhl zu halten, wie ein Polizeibericht schilderte, der anschließend resümierte, es sei jedoch keine Schädigung im Aussehen eingetreten, da das Schneiden der Haare von einer ausgezeichneten Fachkraft vorgenommen wurde. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Auch in Leipzig wurden Beatles-Fans vom Klassenleiter zu Kurzhaarfrisuren gezwungen und im Staatskundeunterricht thematisierte man in manchen Schulen Frisuren. Eine 10. Klasse der Fontane-Oberschule in Neuruppin wehrte sich dagegen, dass Lehrer einigen Schülern unter Androhung von Hausverbot befahlen, die schulterlangen Haare kurz zu schneiden. Zitat: Vielen jungen Menschen in unserem Alter werden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, im Beruf, aber auch anderswo. Auf der einen Seite wollt ihr uns mit Verantwortung überschütten, auf der anderen Seite aber bemuttern wie die Säuglinge. Glaubt ihr denn, wir seien nicht fähig, unsere eigene Haarfrisur zu bestimmen? Das ist also ein Brief, der aus den Postbulletins des Jugendsenders DT64, der so eine Art Kummerkastenfunktion hatte und wo sehr viel so persönliche Erfahrungen da berichtet wurden. Im Glauben, das würde nicht ausgewertet werden, aber es sieht danach aus, als sei das durchaus dann schon auch an Behörden immer weitergeleitet worden. In solchen Sprechhaltungen wurden Modifikationen als Liberalisierung und Individualisierung bewertet, also Körpermodifikationen oder Frisuren. Doch waren sie im Wesentlichen interpersonale Anpassungsprozesse, die bestimmte alters- und sozialspezifische Gruppen konstituierten. Auf diesem vermeintlich unpolitischen Gebiet ließ sich die DDR zudem als Erziehungsdiktatur kritisieren. Jugendliche stellten an diesem lebensweltlichen Beispiel die Grenzen staatlicher Zuständigkeit in Frage. Die monatelange Berichterstattung, die teils den Charakter von Hetzkampagnen trug, blieb nicht folgenlos. Auch in der Bundesrepublik kam es immer wieder zu tätlichen Angriffen auf Langhaarige. In Frankfurt am Main standen jugendliche Rocker vor Gericht, weil sie zum Marshallbrunnen gezogen waren, um sich dort mit Gammlern zu prügeln und um ihnen die Haare zu schneiden. Der offenkundig von Medienberichten angestachelte Hass bezog sich auch auf die von Gammlern propagierte Arbeitsverweigerung. Alle 6 Täter standen in einer ordentlichen Lehre, was in den Gerichtsakten positiv hervorgehoben und als mildernder Umstand zur Aussetzung der Jugendstrafen auf Bewährung geltend gemacht wurde.

Doch gab es bereits vereinzelte zeitgenössische Versuche, den Beat als Oppositionsmedium eines sprachlosen Protestes zu deuten, wie das Dieter Barke in einem ersten umfassenden Buch über Beat, die sprachlose Opposition, im Jahr 1968 ausgedrückt hat. Und ich habe jetzt, glaube ich, mal ein Lied mitgebracht, was eigentlich, also wie gesagt, den Bogen jetzt zu Frankreich kurz schlägt. Wir hören da mal kurz rein. Zu beachten ist vielleicht, dass eben die Instrumente dieses Sängers Antoine hier, die hier zum Einsatz kommen, sind eben transportabel. Es ist die Gitarre, es ist aber auch die Mundharmonika, das klassische Instrument des Blues, aber auch der in Amerika umhertrempenden Hobos. Und zum Text sage ich gleich was. Ja, vielleicht nur so kurz, also was er da in der ersten Strophe sagt, ist, meine Mutter sagt, schneid dir die Haare, und ich sage, Mama, vielleicht in 20 Jahren, aber in der Zeit werden dann, und das ist jetzt ein bisschen ein absurdes Bild, kleine Flugzeuge in den Gängen der Eisenbahn herumfliegen und Johnny Hallyday wird in einem Zirkuskäfig sitzen, und Johnny Hallyday ist eben der französische Rock'n'Roller, der eigentlich nur ein Jahr älter als Antoine, der aber so für die 50er-Jahre-Kultur gestanden hat, und der revanchiert sich dann mit einem Answer-Song, würde man heute vielleicht sagen, nämlich dem Lied Idée Cheveux Longs, Idée Court, also lange Haare, kurzer Verstand, wie das hier in Zitaten auch schon anklang. Ich habe auch noch hier ein in Deutschland, also es gehört zur musikalischen Ausgestaltung dieses Konfliktes auch die andere Seite dazu. Ich weiß nicht, inwieweit das Lied Wir von Freddie Quinn mittlerweile auch eigentlich allen bekannt ist. Ich bitte mal um Handzeichen. Nicht so? Okay, dann hören wir da gleich rein. Vorher schließe ich hier meinen Vortrag schnell ab und sage, dass ich also die vorpolitischen Jugendszenen der 50er und 60er Jahre vielleicht nicht als direkte Vorgeschichte von 1968 deuten lassen, aber doch als Ort der Mobilisierung für einen breiten gesellschaftlichen Wandel, der sich von bereits in der frühen Neuzeit geprägten polizeilichen Paradigmen wie dem von Ruhe und Ordnung, aber auch von gleichgeschalteten Normierungsdiskursen aus der NS-Zeit entfernten, indem sie breite Schichten der Bevölkerung erfassten und nicht nur akademische Bildungseliten, waren sie unter Umständen sogar weit wirkmächtiger als die Studentenproteste, die dieser Tage wieder im Zentrum der politischen Erinnerung stehen. Und jetzt spiele ich hier mal in dieses Stück hinein von Freddie Quinn mit dem Titel Wir. Ja, also das in voller Länge. Ich finde besonders bemerkenswert, in welchem Kontrast dann doch dieses erzkonservative Aussagen darin zu diesem James Last-artigen Happy Sound im Disco-Gewand stehen, was da also mit Fanfaren eigentlich Tanzmusik macht. Ein Kollege von mir hat Freddie Quinn mal interviewt und auf dieses Lied angesprochen, und er wurde immer darauf angesprochen, hat aber sich auf die Aussage zurückgezogen, er habe in seinem Leben 1000 Lieder aufgenommen, er könnte sich da überhaupt gar nicht dran erinnern. Vielen Dank.